Kundgabe 8872. Empfangen am 23.10.1964. Ich will euch einführen in die Wahrheit. Dass Frauen nicht lehren sollen, ist keineswegs mein Gebot. Es hält sich nicht die Wahrheit lange so rein, wie sie von mir ausgegangen ist. Darum habe ich euch schon zu meinen Lebzeiten die Worte gesagt: Ich will euch einführen in die Wahrheit. Denn ich wusste es, dass auch mein Wort, das ich selbst euch brachte, nicht rein erhalten bliebe. Und das wird immer der Fall sein, so wie sich menschliche Unzulänglichkeit damit befasst, so wie das reine Wort in den Bereich unvollkommener Menschen gelangt und diese rein verstandesmäßig dazu Stellung nehmen. Immer wieder habe ich darum mein reines Wort von oben zur Erde geleitet. Aber auch immer wieder ist dieses Wort verunstaltet worden. Und ihr Menschen habt keine Garantie dafür, dass das Buch der Bücher geschützt ist vor Veränderung. Denn ich taste nicht den freien Willen der Menschen an und kann immer nur dann einen Verkünder meines Wortes schützen, wenn er sich in meine Obhut begibt und mich um Schutz vor Irrtum angeht. Ihr Menschen seid aber nicht gefährdet durch irriges Denken, wenn ihr im Geist und in der Wahrheit bittet, dass ich euren Geist erhellen möge, dann werdet ihr auch erkennen, wo sich Irrtum eingeschlichen hat. Doch es ist irrig zu behaupten, dass ich selbst mein reines Wort vor Verunreinigung schütze, weil dann der freie Wille der Menschen zweifelhaft wäre, die nun wieder aus meinem Geistesgut machen können, was sie wollen. Und so müsset ihr auch bei dem Buche der Bücher bedenken, dass im Laufe der Zeit sich Veränderungen ergeben haben und dass ich das nicht ändern konnte, eben des freien Willens der Menschen wegen. Und dann ergab sich auch stets wieder die Notwendigkeit einer neuen Offenbarung, die den bestehenden Irrtum klären musste. So brauchet ihr Menschen nur zu wollen, in der Wahrheit zu stehen. Doch ihr dürfet nicht euch in Sicherheit wiegen, die Wahrheit zu haben, weil ihr sie aus dem Buche der Bücher schöpfen könnet. Ansonsten ich euch nicht die Worte klar und deutlich hätte zu geben brauchen. Ich will euch einführen in die Wahrheit. Ihr müsstet dann aber auch bedenken, dass meines Geistes Wirken immer nur geistigen Inhalts ist, dass es mir um das Heil der Seele geht, die ich durch meine Ansprache gewinnen will für mich. Dass jede Äußerung, die ich getan habe, lediglich also eure geistige Vollendung bezwecken soll. Und diese geistigen Hinweise sind oft mit menschlichen Zusätzen verquickt worden, die sich dann als falsch erwiesen haben und zu Zweifeln Anlass gaben, wie auch meine göttlichen Liebeworte oft verbunden wurden mit menschlichem Zusatzwerk, dass aber die Menschen sich an Letzteres halten und nicht abgehen wollen von diesem Menschenwerk. Und so sind auch Begriffe, die für die Menschen damals galten, hineingezogen worden in mein göttliches Wort, wie zum Beispiel, dass Frauen nicht lehren sollen. Es ist dies keineswegs mein Gebot, sondern es wurde der damaligen Zeit Rechnung getragen, hatte aber keinerlei Berechtigung, als göttliches Wort zu gelten, wie es schon aus meinen Worten ersichtlich ist. Dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, Knechte und Mägde werden weissagen. Was ich also zu berichtigen für nötig hielt, das ist immer wieder durch Neuoffenbarungen getan worden, die aber auch nicht sich in ihrer Reinheit erhielten, sondern auch wieder bereinigt werden mussten. Aber die Verheißungen habe ich euch gegeben, euch in die Wahrheit einzuführen. Und darum könnet ihr auch dessen gewiss sein, dass jeder, der nach der Wahrheit verlangt, diese auch erhalten wird. Denn ich lasse keinen Menschen im Irrtum dahingehen, der nicht dem Gegner verfallen will, der von ganzem Herzen die reine Wahrheit begehret. Doch anders als durch Neuoffenbarung ist es mir nicht möglich, weil um der Willensfreiheit der Menschen wegen ich nicht die Menschen hindern kann, das ursprünglich von mir ausgestrahlte Wort zu verbilden. Und dass dieses geschehen ist, ist in dem niedrigen Geisteszustand der Menschen begründet, der dem Einwirken des Gegners keinen Widerstand entgegensetzt. Aber ich werde immer dafür Sorge tragen, dass dennoch das Licht der Wahrheit euch erstrahle, die ihr die Wahrheit begehret. Amen.